Erster Ich, Nebukadnezar, lebte ruhig in meinem Haus. Ich war glücklich in meinem Palast. Zweiter Ich hatte einen Traum. Der Traum machte mir große Angst. Ich dachte viel darüber nach. Dritter Ich gab einen Befehl. Alle klugen Männer in Babel sollten kommen. Sie sollten den Traum erklären. Vierter Die Zauberer und Sterndeuter kamen. Ich erzählte ihnen den Traum. Aber sie konnten ihn nicht erklären. Fünfter Dann kam Daniel zu mir. Sein Name ist auch Belsasar. Er hat den Geist Gottes in sich. Sechster Belsasar, du bist der Chef der Zauberer. Gott hilft dir. Sag mir, was bedeutet mein Traum? Siebter Ich sah einen sehr hohen Baum. Er stand mitten auf der Erde. Achter Der Baum wurde groß und stark. Er reichte bis zum Himmel. Man sah ihn überall. Neunter Er hatte schöne Blätter und viel Obst. Alle Tiere fanden dort Essen. Die Vögel wohnten darin. Zehnter Dann sah ich einen Boten vom Himmel. Er kam zu mir herab. Elfter Er rief laut, haut den Baum um. Schneidet die Äste ab. Die Tiere sollen weglaufen. Zwölfter Aber lasst die Wurzel in der Erde. Bindet sie mit Eisen fest. Der Tau soll sie nass machen. Dreizehnter Er soll kein Herz wie ein Mensch haben. Er bekommt ein Herz wie ein Tier. Das dauert 7 Jahre. Vierzehnter Die Boten haben das entschieden. Alle Menschen sollen wissen, Gott ist der Herr. Er gibt Macht, wem er will. Fünfzehnter Das war mein Traum. Belsasar, erkläre ihn mir. Die anderen Männer können es nicht. Aber du kannst es. Sechzehnter Daniel war zuerst sehr erschrocken. Er sagte, der Traum ist für deine Feinde. Er ist nicht gut. Siebzehnter Der Baum ist sehr groß und stark. Er reicht bis zum Himmel. Achtzehnter Er hat viele Blätter und Früchte. Alle Tiere leben unter ihm. Neunzehntes O König, dieser Baum bist du. Du bist groß und mächtig geworden. Deine Macht ist überall. Zwanzigster Du sahst den Boten vom Himmel. Er sagte, haut den Baum um. Aber lass die Wurzel da. 21. Das bedeutet etwas für dich, o König. Gott hat es so entschieden. 22. Du musst weg von den Menschen. Du wirst bei den Tieren leben. Du wirst Gras essen wie ein Ochse. 23. Die Wurzel bleibt in der Erde. Das heißt, du bleibst König. Aber erst, wenn du Gott ehrst. 24. Mein Rat ist, sei gut zu den Armen. Hör auf mit dem Bösen. Vielleicht hast du dann Frieden. 25. Alles das passierte mit König Nebukadnezar. 26. 12 Monate später ging der König im Palast spazieren. 27. Er sagte, ich habe Babel gebaut. Ich bin sehr groß und mächtig. 28. Da kam eine Stimme vom Himmel. Sie sagte, Nebukadnezar, du bist kein König mehr. 29. Du musst weg von den Menschen. Du wirst Gras essen wie ein Tier. Das dauert 7 Jahre. 30. Sofort passierte es. Er aß Gras wie ein Ochse. Seine Haare und Nägel wurden sehr lang. 31. Nach 7 Jahren sah ich zum Himmel. Mein Verstand kam zurück. Ich lobte den Gott im Himmel. 32. Alle Menschen sind klein vor Gott. Er macht, was er will. Niemand kann ihn stoppen. 33. Mein Verstand kam zurück. Ich wurde wieder König. Meine Diener suchten mich. Ich wurde noch mächtiger. 34. Jetzt danke ich dem König im Himmel. Er ist ehrlich und gut. Er macht stolze Menschen klein.